jeden Vollstand ist geschehen. Das deutsche Volk hat keine Kraft mehr, es lässt über sich ergehen. Korruption an allen Ecken, Massenarbeitslosigkeit, kein Mensch geht auf die Straße. Ist zum Widerstand bereit? Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Das ist die Ruhe vor dem Sturm!